Heuchelei ist eine Brut, die Belial gehecket, wer sich in ihre Larve stecket, der trägt des Teufels Lieberei. Wie lassen sich denn Christen dergleichen auch gelüsten? Gott sei's geklagt, die Redlichkeit ist teuer. Manch teuflisch Ungeheuer sieht wie ein Engel aus. Man kehrt den Wolf hinein, den Schafpelz kehrt man raus. Wie könnt es ärger sein? Verleumden, schmähen und richten, verdammen und vernichten ist über allgemein. So geht es dort, so geht es hier.